Lord, bless this message. Segne unsere Hören. Bless our hearing. Danke, dass du unsere Herzen kennst. Thank you that you know our hearts. Und mit uns bist jetzt. And that you're with us now. Amen. Amen. Ich möchte ganz kurz euch ein Erlebnis mitteilen, ein Bild, was ich noch so vor Augen habe. I just want to share something, an experience that I've had, a picture that I have in my head. Gott hat mir jetzt gerade aufs Herz gelegt, dass ich das erzählen soll. And God just put it on my heart to tell you this. Gestern Abend sagt meine Frau zu mir, mir geht's irgendwie innerlich gar nicht so gut. Yesterday evening my wife said to me, inside something's not right inside. So ich sage, ich gehe schnell duschen, dann reden wir. I said, yeah, I'm gonna shower quick and then we'll talk. Ich stehe unter der Dusche und höre fürchterliches Weinen. Oh, geez, I'm standing under the shower and I hear this terrible crying. Komm unter der Dusche weg, Schatz, was ist? I get out of the shower and say, hey, honey, what's up? Und sie sitzt und schaut Fernsehen mit Vergnügen. And she's just sitting there watching the television with great pleasure. Und dann haben wir festgestellt, es muss irgendwo ein Hund sein. And then I thought, well, there must be a dog somewhere. Er hat richtig geweint. And it really cries. Und dann haben wir es nochmal gehört am Abend. And then we heard it again in the evening. Aber wir wussten nicht, wo das herkam. And we didn't know where it was coming from. Dann haben wir geschlafen und heute Morgen gehe ich auf Toilette. And then, you know, went to bed and then this morning I got to go to the toilet. Und plötzlich wieder dieses schlimme Heulen. And suddenly was this terrible cry again. Und dann habe ich gemerkt, wo es herkam. And then I realized where it came from. Wir wohnen im vierten Stock. We live in the fourth floor. Und bei der Toilette ist ein Lichtschacht. And there's a shaft by the toilet. Und ich musste das Fenster ausbauen, um hinunterschauen zu können. And I had to open up the window so I could look down inside. So ein schmales Fenster. There's a little small window there. Und ich konnte gerade den Kopf durchstecken. And I could put my head through. Und in diesem kleinen Lichtschacht war ein kleiner schwarzer Hund. And in this little shaft, this light shaft, was a small black dog. Es hat mein Herz angerührt. Oh, it really touched my heart. Und ich habe sofort gedacht, ich muss die Polizei rufen. And I said, I've got to call the police. Die Putzfrau hatte ihn dort aus Versehen oder ich weiß nicht wie eingesperrt. The cleaning woman didn't see it or somehow locked the dog in there. Und er sprang immer die Wand hoch. And he kept jumping at the walls. Und in dem Moment, wo ich noch geschaut habe, ging die Tür auf. And then when I was looking, the door opened. Und ich glaube, der Hund hat einen Freudenschrei gelassen. And then I just think the dog just, you know, jemand hat ihn da rausgeholt. Somebody got him out. So, und ich habe das jetzt erzählt, vielleicht geht es irgendjemand auch so in der Gemeinde. You know, I'm telling you that because maybe somebody's like that in the church today. Ein Hund ist ein Wesen, das Gemeinschaft haben will. A dog is a being that wants fellowship. Er kann es nicht aushalten, isoliert zu sein. It just can't handle being isolated. Aber oftmals isolieren wir uns selber. But sometimes we isolate ourselves. Da haben wir uns geärgert. And because we're mad. Da sind Enttäuschungen. There's disappointments. Einfach Lebensumstände. It's just different life situations. Und ich fühle mich isoliert. And I feel isolated. Und ich habe gedacht, ich erzähle diese Geschichte. And I thought I'll tell you this story. Weil Jesus macht dir heute die Tür auf. Because Jesus today he opens the door. Er hat gesagt, ich bin die Tür zum Vater. And he says, I am the door to the Father. So möchte ich kurz beten für die in der Gemeinde. So I want to pray for those in the church. Die so ein Erlebnis brauchen. Who need this kind of experience. Herr, du siehst, dass es oftmals Phasen gibt in unserem Leben, wo wir so allein sind. Father, you see that there are phases in our life where we're alone. Ob es die eigene Schuld ist. Whether it's our own fault. Enttäuschung, Ärger oder sonst etwas. You know, because of disappointments or anger. Das spielt keine Rolle. It doesn't matter. Ob es eigene Schuld ist oder Schuld von anderen. Whether it's our own fault or the fault of someone else. Danke, dass du heute die Tür aufmachst. Thank you that you opened the door today. Dass bei dir Vergebung ist. That there's forgiveness. Und Freiheit ist. And freedom. Segne jeden, der irgendwo sich innerlich vereinsamt hat. Bless everyone or anyone who feels trapped. Und führe uns in Gemeinschaft zurück. And lead us back into fellowship. Amen. Amen. So überhaupt möchten wir so eine Kirche, so eine Gemeinschaft sein, wo man so angenommen ist. It's great to have a church where you're accepted. Ich möchte einfach ein paar Sachen aufgreifen, die Pastor Rob auch im letzten Sonntag angesprochen hat. I want to touch on a few things that Pastor Rob spoke about last Sunday. Dieses Bild, wenn ihr euch erinnern könnt, von diesem Staudamm. If you can remember this picture that he illustrated with a dam. Es war ein Bild von einem Staudamm. It was a picture of a dam. Am klaren See. On a small lake. Was den Segen Gottes und die Kraft Gottes symbolisiert. Where the blessing of God and the power of God is symbolized. Und unterhalb des Dammes ist das Land der Gemeinde. And under this dam is the land of the church. Da gab es ein paar Lacken und da wuchs etwas. There's a couple of puddles there and some things are growing. Aber das war nicht der blühende Garten, der da hätte sein können. But it wasn't that blossoming garden that it could have been. Wenn dieses Land unterhalb des Dammes richtig bewässert würde. It could be if that dam would have let loose and had a been watered, that land could have been watered. Und wir brauchen diese Vision davon, was für ein bewässerter Garten für ein Land die Gemeinde sein kann. And we need this vision of what the church can be if it's watered. In Jesaja 58 heißt es, und du wirst sein wie ein bewässerter Garten. And Isaiah 58 says that we can be like a watered garden. Es ist ein wunderbares Bild. Die Gemeinde, ein bewässerter Garten, wo alles blüht und wächst. It's a great picture to think, ah, oh, the church is a watered garden where everything grows and is blossoming. Und in Zacharia 8, Vers 23 steht ein ganz interessanter Vers. And in Zechariah 8, 28 is a great verse. Es geht eigentlich um dieses Thema der letzten Wochen und Monate, eine einflussreiche Gemeinde zu sein. It's about the theme that has been in the last couple of weeks about how the church can be an influence. Deep impact. A strong impact. Yes, yes. Da heißt in Jesaja, Zacharia 8, Vers 23. And in Zechariah 8, 28. So spricht der Herr der Heere. So speaks the Lord of hosts. In jenen Tagen werden 10 Männer aus Völkern aller Sprache. In those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nation. Und sie werden sagen, wir wollen mit euch gehen. Says, we will go with you. Denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. That we've heard that God is with you. Stellt euch vor, die Leute, ihr geht in den Gottesdienst und es kommt jemand und packt euch beim Gewand. Imagine, you go to the church and somebody grabs you by the shirt, so to say. Geht ihr in diese Kirche da? Are you going in this church here? Wir haben gehört, da ist Gott gegenwärtig. We heard that God's present there. Da ist eine Gemeinde, die, da haben wir viel von gehört. We've heard about that church a lot. Das ist ein positives Gerücht. It's a positive sound. Das ist dieses bewässerte Land. That's this watered land. So, das wäre gut. So it would be great. Wenn wir das im Herzen haben, if we could have that in our heart, so kann die Gemeinde sein, that the church can be like that, wenn Gott gegenwärtig ist. When God's present. So Pastor Rob hat davon geredet, dass diese Gemeinde ein großes Potenzial hat. So Pastor Rob said that this church has a great potential. Und einen großen Einfluss haben kann. A great impact. Johannes der Täufer, der war auch ein Mann, der einen großen Einfluss hatte. And John the Baptist, he was also a man of great impact. Er war in der Wüste und da sind die Leute hinterher gerannt, weil Gott war da. He was in the wilderness and people ran there because God was there. Und er hat gepredigt und viele, viele haben sich taufen lassen zur Vergebung der Sünden. You know, he preached and lots of people came and got baptized for the forgiveness of sin. Der hatte Einfluss im ganzen Land. He had impact in the whole land. Und jetzt hören wir noch, was Jesus über Johannes sagte. And then we hear about what Jesus said about John. Er sagte, was seid ihr gekommen, um zu sehen? Hey, what did you come to see? Wolltet ihr einen Mann sehen in weichen Kleidern? Would you like to see a man in soft clothing? Wir glauben, dass unsere Gemeinde nett und lieb und brav sein muss. We think that our church should be kind and nice and, you know, in order. Weiche Kleider. Yeah, soft clothes. Das symbolisiert so dieses, ich hätte fast gesagt, heute ein Wellness-Christentum. You know, that symbolizes like today a world Christianity. Das ist nicht so attraktiv. It's not so attractive. Dieser Mann im Kamelhaarmantel und hatte einen Heuschrecken in der Tasche, die dann gegessen hat. Here's a guy wearing camel clothing and he's got a grasshopper in his pocket and he's chewing on it. Aber Gott war mit ihm. But God was with him. Das hat nicht mit Nettigkeit und Lieblichkeit zu tun. It didn't have anything to do with loveliness. So das kann ganz schön radikal sein. It can be absolutely radical. So ist die Frage, was für eine Gemeinde wollen wir denn sein? So then here's the question, what kind of church do we want to be? Pastor Rob hat gesagt, er schwärmte von der Jugend. He spoke about like he's really desiring to be with the youth. Mein Herz hat da auch geschlagen. Yeah, my heart also beats for that. Nicht, weil ich so gerne jung nochmal wäre, not like I want to be young again, sondern weil ich gesehen habe, dass da sind junge Leute, die haben dieses Leuchten in den Augen. But I see that there are young people that have this light in their eyes. Die haben das Gleiche erlebt, was ich damals erlebt habe. They are experiencing the same things that I experienced. Dieses Spontane mit Jesus. This spontaneity with Christ. Und gerade den jungen Leuten und die vielleicht neu im Glauben sind, möchte ich ein Wort geben. And I'd like to give a word to like maybe the young people that are young in the Lord or the youth. Und das heißt, zögere nicht. And that means don't hesitate. Wir wohnen in der Nähe des Praters. We live near Prater. Dann kann ich ab und zu die Bungee Jumper sehen. And every now and then we can see the bungee jumpers. Und da ist einer, die fahren mit seinem Korb hoch. You know, they go up in a basket. Und da kam einer, der fuhr hoch. And there's one that comes right up to the edge. Stellte sich an den Rand. He's standing on the edge. Hob die Arme hoch. He puts his arms up. Und mit einem Juhu! Mit einem Freudenschrei stürzte er in die Tiefe und wurde von dem Gummiseil gehalten. You know, he jumps down and he's held by the rubber bands. Und ein paar Mal ging er so hoch und runter. He goes up and down a couple of times. Und konnte sehen, was für eine Freude der hatte. And you can see what kind of happiness he has, what joy he has. Und dann kam der Nächste. And then the next guy comes. Er blieb, ging nicht bis an den Rand. He doesn't go actually to the edge. He kind of stands back. Er hielt sich rechts und links. And he's holding on right and left. An diesem Korb fest. On this basket. Und er zögerte. And he hesitates. Dann riefen die von unten schon, spring. And everybody from down below says, hey, jump. Und natürlich ist er dann nicht gesprungen. And of course he didn't jump. Und er kam enttäuscht runter. He came down disappointed. So die Botschaft ist, zögere nicht. So the message is, don't hesitate. Da kam Jesus beim Matthäus vorbei am Zoll. You know, Jesus came by Matthew, the tax collector. Und er sagte, komm Matthäus, folge mir nach. And he says, Matthew, follow me. Und Matthäus stand auf und ging hinter Jesus her. And Matthew just stood up and went behind Jesus. Und dann saß ein Zachäus oben auf dem Baum. And then he saw Zacchaeus up in the tree. Und Jesus sagte, hey Zachäus, komm eilend vom Baum herunter. He says, hey Zacchaeus, come down from that tree quickly. Ich muss heute mit dir zum Abendessen. Because I'm going to have dinner at your house tonight. Und er ist voll Freude heruntergekommen. And he came down full of joy. Und hat ein großes Fest gemacht. And they had a great celebration. Und hat seinen Safe aufgemacht. And he opened up his safe. Und voll Freude hat er alles, was er an Unrechten gut hatte, verteilt. And he, you know, out of joy, he took everything that he unrighteously actually had from people and he distributed it to everyone. So das ist die Botschaft einerseits, zögere nicht. So that's the message on one side of the coin, don't hesitate. Wenn dir Jesus etwas sagt, if Jesus says something, dann tu es. Then do it. Also ich habe eine ganz kurze Definition von Glauben. I have a very short definition of faith. Das sind nicht 100 Regeln, die ich auswendig lernen muss. It's not like you have to learn 100 rules by heart. Das ist ganz einfach. It's very simple. Abraham ist der Vater des Glaubens, schreibt Paulus. And Paul says that Abraham is the father of our faith. So fast können wir sagen, der Erfinder. You can almost say the founder of our faith. Von Edison heißt es, ist der Vater der Glühbirne. Like Edison is the father of the light bulb. So der hat die erfunden, die Glühbirne. He discovered the light bulb. Und Paulus sagt, Abraham ist der Vater, der Prototyp des Glaubens. And Paul said that Abraham is the prototype of faith. He's the founder of the faith. Und es war einfach so, Gott sprach. And it was like this, God spoke. Abraham, geh aus deinem Land und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. And he says, Abraham, go from your country and go to a country I will show you. Und Abraham ging. And Abraham went. So wenn wir dieses in uns haben, Jesus spricht und ich gehe, so if we have that inside of us, Jesus speaks and we go, dann werden wir zu einer glaubenden Gemeinde. Then we will become a church of faith. Da kann eine Menge Bewegung unter uns kommen. And a lot of things can happen among us. Ich mache hier weiter, das ist in Apostelgeschichte, I just want to go a little further in Acts, 5, Vers 32, 32. Da steht es, wo die Apostel diese Kraft her hatten. And it says where the apostles had this power. Sie wurden verhaftet und geschlagen. They were imprisoned and beaten and threatened. Und dann haben sie vor allem gesagt, vor dem Hohen Rat. And then before the High Council, they said, wir sind Zeugen dieses Geschehens. We are witnesses of these things. Und mit uns der Heilige Geist. And so is he who's with us, the Holy Spirit. Den Gott gegeben hat denen, die ihm gehorchen. Whom God gave to them that obey him. Das ist dieses Hören und Gehen. This is this hearing and listening and going. Wenn du herausgefordert bist, etwas zu tun, if you're challenged to do something, und du tust es, dann ist der Heilige Geist mit dir. And you do it, then the Holy Spirit is with you. Weil du ihm gehorchst. Because you obey. Gut, ein so ein Ding muss ich dann doch loswerden. One thing I have to say. Ich hatte mich gerade bekehrt. I just had gotten saved. Hab einige Dinge mit Jesus erlebt. And I had a few experiences with Christ. Evangelisation auf der Straße. You know, evangelism on the street. Und kam in unsere Stadt zurück, in unser Dorf. And I came back to our town. Und dann hatte ich den Eindruck vom Herrn, and then I had the impression from zu, the Lord, zu unserem evangelischen Pfarrer zu gehen, to go to our Lutheran pastor, der mich 4 Jahre vorher konfirmiert hatte. Who confirmed me 4 years previous. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, ich habe mich bekehrt. And I went to him and said, I've been converted. Und dann habe ich gesagt, er solle sich auch bekehren. And then I said to him, you should also convert. Gott hat mir das so aufs Herz gegeben. God just put it so much on my heart. Ich habe gedacht, er wird mich wahrscheinlich aus dem Pfarrhaus werfen. And I thought, he's gonna throw me right out of the rectory. Aber stattdessen hat er mich in den Arm genommen. And, but instead, he took me in his arms. Und hat gesagt, ich habe immer gebetet, dass einer meiner Konfirmanden das versteht. I always prayed that one of my confirmation kids would understand. Aber er sagte, ich habe keinen Draht zur Jugend. I don't have any antenna for the youth. Keine Verbindung zur Jugend. Yeah, I don't have any connection with the youth. Willst du nicht Jugendleiter sein? So, do you want to be a youth teacher? So, ich war diesem Eindruck gehorsam. So, in this impression, I was obedient. Und als ich wieder rauskam aus dem Pfarrhaus, and when I came out of the rectory, hatte ich einen Jugendkreis. I started a youth ministry, so a circle of young people. So ist es. Wir hören, tun und Gott handelt. So, we hear it, we do it, and then God deals with it. Das ist nicht so gewesen, auch bei mir persönlich, dass das immer so funktioniert hat. And it wasn't always like that. It didn't always function like that. Wir sind da manchmal auch feige. Because sometimes we're fearful. Und durch Menschenfurcht. And because of being afraid of people. Dass ich Angst habe, mich zu blamieren oder irgendwas. Then I'm kind of afraid to like do the wrong thing, to fail. So diese Angst ist, glaube ich, ganz stark. Das sind so, wie soll ich sagen, Säulen oder Verfestigungen in diesem Staudamm. You know, this is the problem, that this fear can actually be strongholds in this dam that holds the water back. So, und dann fangen wir an zu zögern. So then we start to hesitate. Und dieser Damm verfestigt sich. And then this dam just gets stronger. Ja, das wollte ich heute Abend sagen, aber ich sage es, weil vielleicht geht es auch für den einen oder anderen jetzt. I wanted to say this tonight, but then maybe today, right now, it's for somebody here. Also mir hat es damals sehr geholfen, sofort auf einen Missionseinsatz zu gehen. It really helped me a lot that I went immediately on a missions trip. Vielleicht ist für den einen oder anderen ja auch eine Möglichkeit, maybe there's for somebody tonight a possibility, in diesem Sommer an einem Missionseinsatz teilzunehmen. To take part in some kind of missions trip. Sollte Gott dir diese Gelegenheit geben, if God gives you this opportunity, dann zögere nicht. Then don't hesitate. So der zweite Teil, so the second part, der ist eher für mich. This is more for me. Vielleicht auch noch für ein paar andere. Maybe for a few more. Pastor Rob hat dieses Wort gesagt voriges Jahr und das ist mir richtig vorige Woche und das ist mir richtig so reingegangen. Pastor Rob said something that really touched me, like really went inside. How far will you go? Wie weit wirst du gehen? Wie ist es mit meiner Bereitschaft jetzt? How is this with my readiness now? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich so, Gott redet, ich gehe. There were times that I can remember it was like that. God spoke and I went. Aber wie weit bin ich bereit, heute noch zu gehen? But how ready am I today to go? So bin ich zufrieden mit meinem Christsein jetzt. Am I satisfied with my Christianity? Der Erik hat ja auch darüber gesprochen vor ein paar Wochen. A couple weeks ago, Eric also spoke about that. Es gibt eine teuflische Zufriedenheit. There is a devilish kind of satisfaction. Und eine göttliche Unzufriedenheit. And a godly dissatisfaction. Und ich muss mir diese Frage stellen, wie weit bin ich denn heute noch bereit zu gehen? And I have to ask myself, how far am I ready to go now? So, wir haben da als Beispiel einen jungen Mann, der zu Jesus kommt. So we have the example of a young man that came to Christ. Meister, was muss ich tun, um das Reich Gottes zu erlangen? Master, what should I do to obtain the kingdom of God? Jesus sagt, na, du bist frommer Jude, du weißt, was zu tun ist, halte die Gebote. Yeah, you're Jewish, you know what the rules are, you know, obey the commandments. Du gehörst zur TEG, du gehst jeden Sonntag in den Gottesdienst, du arbeitest mit, du weißt, was du zu tun hast. You know, you belong to CIG and you come here to church every Sunday and you know all the, you know, what's available, so you know what you have to do. So sagte der junge Mann auch, das habe ich ja alles getan. And that young man said, hey, I've done everything. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb, heißt es. And it says that Jesus looked at him and he loved him. Und Jesus schaut uns immer wieder an und hat uns lieb. And Jesus is always looking upon us and he loves us. Und deshalb sagt er auch das, was den Kern trifft. And then he said, you know, which is really the major point. Und bei diesem jungen Mann war es scheinbar das Geld. And by this young man, it was probably his money. Vielleicht Ansehen. His reputation. Was auch immer die Sicherheit. Whatever his security was. So, und Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. And he says, Jesus said, sell all that you have. Und gib's den Armen. And give it to the poor. Und dieser Mann ging enttäuscht hinweg. And this man went away disappointed, completely disappointed. Er musste einsehen, er hatte diese Bereitschaft nicht. You have to see that he wasn't ready for that. Wir wissen ja nicht, wie es mit ihm weitergegangen ist, aber in dem Punkt hatte er nicht die Bereitschaft. We don't know what happened to him after that, but at that point in time he wasn't ready. Aber Jesus legt seine Hand da drauf. But Jesus put his hand on it. Da kommt ein anderer und sagt, Meister, ich will dir folgen. And another guy came and said, Master, I want to follow you. Aber lass mich zuerst Abschied nehmen von meiner Familie. But first let me go and say goodbye to my family. So lass mich zuerst. But first let me do this. Und Jesus sagt, komm, folge du mir nach. And Jesus says, hey, come on, follow me. Und er sagt, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, and those who have their hand on the plow and look back, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Not fit for the kingdom of God. So, wie weit bin ich bereit zu gehen? How ready am I to go? Jesus sagt, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei. If somebody says, go a mile with me, then go two. Wenn dir jemand dein Hemd raubt, dann gib auch den Mantel. And if someone takes your cloak, give him your coat too. So, wie weit bin ich bereit zu gehen? So how far am I willing to go? Und jetzt kommen wir zum Kern dieser Botschaft. And now to the point. Da sagt Jesus, das Reich Gottes, Jesus says, the kingdom of God, das ist wie ein Mann, is like a man, der einen Schatz im Acker entdeckt, who found the treasure in a field, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er besitzt und kauft den Acker. And with joy he sold all that he had so he could buy that field. Wir wollen doch alle Reich Gottes. We all want the kingdom of God. Wir wollen eine Gemeinde, die Einfluss hat. We want a church that has impact. Wir wollen in eine Gemeinde gehen. We want to go to a church. Wo man sagt, Gott ist ja da unter euch. Where someone says, yeah, God's here among us. Und wie ist es denn mit alles verkaufen? And what's that with to sell everything? How's that work? Jesus ist so radikal. Jesus is so radical. Früher hat mich das begeistert. Before I was excited about that. Heute macht mir das manchmal Angst. And sometimes today it kind of gives me a fear. Und vielleicht ist es so, dass sich die Blickrichtung bei mir auch verändert hat. And maybe my direction has changed. Ich armer, ich muss alles verkaufen. I think I have to sell everything. Nur um an diesen blöden Schatz zu gelangen. Just to get this stupid treasure. Ich muss als Christ auf so viel verzichten. I have, you know, as a believer, I have to like restrain from so much. Und all die Verpflichtungen. And all the obligations. Immer Treffen hier und Treffen dort. Oh, there's a meeting here, there's a meeting there. Und ich schaue auf all das, worauf ich verzichten muss. And I think about all these things I have to stay away from. Fast ist es so, ja, it seems that dass ich eine Schatzallergie kriege. I'm getting a treasure allergy. Jetzt muss ich noch eine Stunde am Tag beten, hat Pastor Rob gesagt. Oh, now Pastor Rob says, I gotta pray an hour every day. Und die Bibel auswendig lernen. And I gotta learn the Bible by heart. Und auch noch pünktlich in den Gottesdienst kommen. And not only that, I gotta be on time for church. Und womöglich einen Dienst übernehmen. And if it's possible, to start doing a service for the church. Das ist durchaus eine ernste Sache. This is, you know, a serious thing. Und vielleicht bin ich auch dann manchmal wie dieser kleine Hund. And maybe I'm like this little dog. Eingesperrt auf einem Quadratmeter. I'm locked up in one square meter. Und werde einsam. And I'm alone. Und Jesus möchte uns da rausholen. And Jesus wants to bring us out. So, wie bekomme ich denn die Schatzallergie weg? So how do I get rid of this treasure allergy? Stell dir vor, da wird dir ein kleines Wochenendhaus angeboten im Weinviertel. Just imagine, in the Weinviertel there's a little holiday or, you know, weekend house. Oder am Neusiedler See oder wo du es gerade liebst. Or wherever you'd like it to be, Neusiedler See or somewhere. Und du schaust dir das an. And you look at it. Und der Garten ist verwildert. The garden is just wild. Und das Haus fällt fast zusammen. And the house is just about coming down. Daneben ist noch eine alte Scheune. And there's an old barn there at the side. Und der Preis ist auch nicht das, was du dir vorgestellt hast. And the price isn't exactly what you imagined. Und du sagst, für diese Bruchbude werde ich bestimmt nicht mein ganzes Geld hergeben, was ich habe. Alles. And I'm not going to give all my money for this piece of land that has all this junk on it. Und du sagst schon zu teuer. Because you say it's too expensive. Und willst gehen. And you start to leave. Und dann sagt der Makler, Moment noch. And then the real estate agent says, wait a minute. Bedenken Sie, alles, was im Haus ist und alles hier, gehört dazu. Think about it. Everything that's in the house, everything here on this piece of land is yours. Und in dem Moment schaust du durch so eine Ritze, so eine Mauerspalte. And in that moment you kind of look through this crack in the wall. Und in der Scheune. In the barn, you look through the barn. Crack. Steht ein Ferrari. Oh, there's a Ferrari. Feuerrot. Red. It's fire. Weiße Ledersitze. Oh, white leather seats. 650 PS. 650 horsepower. Dein Traumauto. Your dream car. Du hast zu Hause ein Buch Traumautos der Welt. You know, it's like out of those books that say dream cars of the world. Du weißt, von diesem Exemplar gibt's nur 12 Exemplare. And you know, from this particular model, there's only 12 of them in the whole world. Und dann umarmst du den Makler. And then you grab the real estate agent. Und sagst, ich kaufe es, ich kaufe es, ich kaufe es. I'll buy it, I'll buy it. Und am nächsten Tag rufst du deine Freunde an. And the next day, you know, next day you call your friend up. Und sagst, Kurt, du wolltest doch meinen alten Mercedes. Hey, you wanted to get my old Mercedes, right? Ich hänge dran. I'm hanging. Aber heute kannst du ihn für 5.000 Euro haben. You can have it for 5.000 Euro today. Und brauchst du noch einen Kühlschrank, eine Waschmaschine? Hey, do you need a refrigerator, a wash machine? Weißt du jemanden, der meine Briefmarkensammlung haben will? Do you know somebody that wants to buy my postage stamp collection? So, du wirst alles verkaufen, you'd sell everything. Weil du weißt, da ist dieser Schatz. Because you know this treasure is in that barn. Kann es sein, dass wir so zögerlich geworden sind? Can it be that, you know, we hesitate? We don't want to hesitate. Dass wir Angst haben, mehr zu geben? That we have fear to give more? Weil wir diesen Schatz im Reich Gottes nicht mehr vor Augen haben. Because we don't have this treasure in front of our eyes. Weil uns nicht bewusst ist, wie sehr Gott uns segnen möchte. If it's not conscious how much God wants to bless us. Vergebung. Forgiveness. Gemeinschaft miteinander. Fellowship with each other. Die Kraft des Heiligen Geistes. The power of the Holy Spirit. Eine Aufgabe. A task. Geht hin in alle Welt. Go into all the world. Manchmal haben wir es sogar gesungen in einem Lied, heißt es, glaube ich, dass ich bereit bin, überall hinzugehen. You know, so once we were singing songs, they said, you know, we're ready to go into all the world. Ich weiß, es gab Zeiten, da habe ich das mit Freuden gesungen. I know that there were times when I sang with joy. Und ich weiß, dass ich bei diesem Lied letzten Mal den Mund zugemacht habe. And I know the last time we sang this song, I just kept my mouth closed. Lasst uns darum beten. Let's pray. Dass wir die Schätze des Reiches Gottes wieder vor Augen bekommen. That we would get the treasure of the kingdom of God in front of our eyes. Dass wir unseren Blick nicht darauf schauen, was wir alles geben müssen. That we don't look at everything we have to give. Sondern was Gott uns geben möchte. But that which God wants to give us. Und um das zu haben, werden wir mit Freude geben. And to get that, we do it with joy. Nämlich in diesem Gleichnis ist das Entscheidende. Like in this parable, this decisive move. Dass der Mann, von dem Mann hieß es, und er verkaufte alles mit Freuden. Because it says that man, he sold everything with joy. Wenn wir das, was wir hier tun, zähneknirschen tun. When we do everything here, like by the gnashing of our teeth. Dann wird uns niemand beim Gewand fassen und sagen, wir haben gehört. Then nobody's going to take us by the shirt tail and say, we've heard. Ja, wir haben gehört, da gibt's eine Gemeinde, da muss man. We heard there's a church that you have to. Aber wenn wir diese Freude haben, but when we have this joy, dann werden die Leute schon kommen und neugierig. Then people will come and they'll be curious. Zur Ermutigung auch, eben als wir kamen, standen 4 oder 5 Leute von der Emma 48 unten am Eck. And just for encouragement, when we came here, there were some guys here from the MA 48 in the corner. Straßenkehren. And they were sweeping the streets. Aber sie hatten sich auf den Besen gestützt, but ihr Werkzeug. They were leaning on their broom. Weil hier die Band spielte. Because the band was playing. Und sie sagten, schöne Musik. I said, wow, great music. Und wir haben sie eingeladen, dass sie heute Abend vielleicht in den Gottesdienst kommen. And we invited them and maybe they'll come tonight. Ja, aber das war so ermutigend auch, dass sie da standen und sagten, schöne Musik. But it was so encouraging to have them standing there and say, oh, great music. So lasst uns beten, dass Gott uns das Herz auftut für seine Schätze. So let's pray that God will open our hearts for his treasure. Jesus, wir wollen ja Leute sein. Father, Jesus, we want to be your people. Die deine Herrlichkeit widerspiegeln. To reflect your glory. Eine Gemeinde, wo auch andere spüren, die hinkommen, dass du hier bist. A church that where others would feel that you're here. Heiliger Geist, und erwecke in uns neu diese Freude. Holy Spirit, really revive this joy in us. Über Jesus, unseren größten Schatz. Jesus, our greatest treasure. Über all die Dinge, die Jesus uns am Kreuz erworben hat. And for all the things that Jesus won for us at the cross. Vergebung unserer Schuld. Forgiveness of our guilt. Überwindung von Selbstsucht. And conquering over selfishness. Mach uns bewusst, wo wir stehen. Make us conscious of where we stand. Und dass wir keine Angst haben müssen, aufzugeben. And that we don't have to have fear to give up. Weil das, was du uns gibst, and that what you give us, das ist es wert. This is valuable. Erfüll unser Herz mit Freude. Fill our hearts with joy. Und Zuversicht. And confidence. Dass wir aufgeben können, um das Leben mit dir zu gewinnen. That we can relinquish our life to you, that we can win you. Und wenn jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, Jesus. And if there's someone here that doesn't know you, Jesus. Der vielleicht auch in seinem Leben so eingesperrt ist. Maybe our life is just closed up. Du machst die Tür auf heute. You open the door today. Und ich bitte dich, wenn du angesprochen bist. And I pray that you'd be that it would speak to you. Dann lade einfach Jesus in dein Leben ein. Then invite Christ into your life. Sprich einfach, Jesus, komm in mein Leben. Just say, Jesus, come in my life. Räum aus, was nicht reingehört. Clear out that which doesn't belong. Vergib mir Schuld. Forgive my guilt. Zeig mir, was nicht in Ordnung ist. Show me what's not in order. Und führe mich in ein neues Leben hinaus mit dir. And lead me in a new life with you. Vater, segne uns. Ist noch die Gemeinschaft miteinander. Father, bless us and the fellowship with each other. Ja, diesen Nachmittag, diesen ganzen Sonntag. And this afternoon, Sunday. Segne Pastor Rob und Mary in Amerika. Bless Pastor Rob and Mary in America. Sei einfach jetzt noch mit uns in deiner Gegenwart. Just be with us, Father, your presence. Und ermutige du uns heute. And just encourage us today. Amen. Amen.